Das ist jetzt für Peter Kress und die Bundeswehr. Das heißt Deutschland in Deutsch. Wieder genau so. Kennt das mit dem Brüder?